Abschnitt 13 aus Die drei Musketiere, Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die drei Musketiere, Band 2, von Alexander Dumas, übersetzt von August Söller. Kapitel 13, die Equipierungsjagd. Am meisten in Unruhe von den vier Freunden schwebte offenbar D'Artagnan, obgleich dieser in seiner Eigenschaft als Garde viel leichter zu equipieren war als die Herren Musketiere. Aber unser Junker aus Gascogne hatte, wie man bereits sehen konnte, einen vorsichtigen, etwas geizigen Charakter und war dabei eitel, um Porthos die Spitze bieten zu können. Mit der Unruhe seiner Eitelkeit verband sich bei D'Artagnan in diesem Augenblick eine minder egoistische Unruhe. Alle Erkundigungen, die er über Madame Bonacieux einzog, blieben erfolglos. Herr von Trevet hatte mit der Königin gesprochen. Die Königin wusste nicht, wo die junge Krämerin war, und versprach, sie suchen zu lassen. Aber diese Zusage war sehr unbestimmt und diente D'Artagnan nicht zur Beruhigung. Athos verließ sein Zimmer nicht. Er war entschlossen, keinen Schritt zum Behuf seiner Equipierung zu unternehmen. »Es bleiben uns 14 Tage«, sagte er zu seinen Freunden. »Wohl, wenn ich nach Verlauf dieser 14 Tage nichts gefunden habe, oder vielmehr, wenn mich nichts aufgesucht hat, so werde ich, da ich ein zu guter Katholik bin, um mir mit einem Pistolenschusse den Hirnschädel zu zerschmettern, einen ehrlichen Streit mit 4 Leibwachen seiner Eminenz oder mit 8 Engländern suchen und mich schlagen, bis mich einer tötet, was in Betracht der Quantität nicht ausbleiben kann. Man wird dann sagen, ich sei im Dienste des Königs gestorben, und ich werde meinen Dienst getan haben, ohne dass ich mich zu equipieren brauche.« Porthos ging fortwährend, die Hände auf dem Rücken und den Kopf schüttelnd, auf und ab, und sagte, »Ich habe meinen Gedanken.« Aramis sah sorgenvoll und verwahrlost aus und sprach nichts. Aus diesen unglücklichen Einzelheiten kann man ersehen, dass Verzweiflung in der Gemeinde herrschte. Die Lakaien teilten wie die Renner Hippolyts die trübe Stimmung ihrer Herren. Mousqueton kaufte Krustenvorräte ein. Bazin, der stets ein gottesfürchtiger Mann gewesen war, verließ die Kirche nicht mehr. Planchet sah die Mücken fliegen und Grimaud, den das allgemeine Unglück nicht dazu bringen konnte, dass er das ihm von seinen Herren auferlegte Stillschweigen gebrochen hätte, stieß Seufzer aus, dass sich die Steine hätten erbarmen mögen. Die drei Freunde, denn Athos hatte, wie gesagt, geschworen, keinen Schritt für seine Equipierung zu tun, die drei Freunde gingen am frühen Morgen aus und kehrten sehr spät nach Hause. Sie irrten in den Straßen umher und betrachteten jeden Pflasterstein, um zu schauen, ob da nicht etwa ein Vorübergehender seine Börse hätte fallen lassen. Man hätte glauben sollen, sie verfolgten eine Fährte, so aufmerksam waren sie überall, wo sie gingen. Wenn sie sich begegneten, richteten sie verzweiflungsvolle Blicke aneinander, welche zu fragen schienen, »Hast du etwas gefunden?« Da jedoch Porthos zuerst seine Gedanken gefunden und diesen sodann mit der größten Beharrlichkeit verfolgt hatte, so war er auch der Erste, der an das Werk ging. Es war ein Mann der Ausführung, dieser würdige Porthos. D'Artagnan bemerkte ihn eines Tages, wie er nach der Salonkirche wandelte, und folgte ihm instinktmäßig. Er trat in den heiligen Ort ein, nachdem er zuvor seinen Schnurrbart in die Höhe gestrichen und den Knebelbart langgezogen hatte, was von seiner Seite stets äußerst eroberungssüchtige Pläne andeutete. Da D'Artagnan einige Vorsichtsmaßregeln traf, so glaubte Porthos, nicht gesehen worden zu sein. Porthos lehnte sich an die eine Seite des Pfeilers, D'Artagnan, stets unbemerkt, an die andere. Es wurde gerade eine Predigt gehalten, weshalb die Kirche sehr voll war. Porthos benutzte diesen Umstand, um die Frauen zu beäugeln. Durch Mousquetons Bemühungen kündigte sein Äußeres entfernt nicht die Trübsal des Innern an. Sein Filzhut war wohl etwas abgetragen, seine Feder wohl etwas verschossen, seine Stickereien wohl etwas matt geworden, seine Spitzen wohl etwas verzerrt. Aber in dem Halblichte verschwanden alle diese Bagatellen, und Porthos war immer der schöne Porthos. D'Artagnan bemerkte auf einer Bank, zunächst bei dem Pfeiler, an welchem Porthos und er lehnten, eine Art von reifer Schönheit, etwas vergelbt, etwas vertrocknet, aber steif und hochmütig unter ihrer schwarzen Haube. Die Augen von Porthos senkten sich verstohlen auf diese Dame und schweiften dann sogleich wieder im Schiffe der Kirche umher. Die Dame, welche von Zeit zu Zeit errötete, schleuderte mit Blitzesschnelligkeit einen Blick auf den flatterhaften Porthos, und sogleich fing Porthos wieder an, seine Augen mit aller Wut umherirren zu lassen. Offenbar stachelte dieses Benehmen die Dame mit der schwarzen Haube ganz ungemein, denn sie biss sich in die Lippen, dass sie bluteten, kratzte sich an der Nase und drückte verzweiflungsvoll auf ihrem Stuhle hin und her. Als dies Porthos gewahr wurde, strich er seinen Schnurrbart abermals in die Höhe, zog seinen Knebelbart zum zweiten Mal lang und fing an, einer schönen Dame in der Nähe des Chors Zeichen zu machen, einer Dame, die nicht nur eine schöne Dame, sondern ohne Zweifel auch eine vornehme Dame war, denn sie hatte einen Negerknaben, der das Kissen brachte, auf dem sie kniete, und eine Kammerfrau hinter sich, welche die mit einem Wappen gestickte Tasche in der Hand hielt, in der ihr Gebetbuch verwahrt wurde. Die Dame mit der schwarzen Haube verfolgte den Blick von Porthos in allen seinen Irrfahrten und erkannte, dass er auf der Dame mit dem Sammetkissen, dem Negerknaben und der Kammerfrau geheftet blieb. Während dieser Zeit gab sich Porthos nicht die geringste Blöße. Er blinzelte mit den Augen, legte die Finger auf seine Lippen und schoss wiederholt ein kleines, mörderisches Lächeln ab, von dem die schöne Verachtete wirklich ermordet wurde. Auch stieß sie in Form eines mea culpa und sich an die Brust schlagend ein so kräftiges »Hm« aus, dass sich alle Welt und sogar die Dame mit dem roten Kissen umwandte. Porthos hielt fest. Er hatte wohl verstanden, aber er spielte den Tauben. Die Dame mit dem roten Kissen brachte, denn sie war sehr schön, eine gewaltige Wirkung auf die Dame mit der schwarzen Haube hervor, welche in ihr eine furchtbare Nebenbuhlerin erblickte. Eine große Wirkung auch auf Porthos, der sie viel jünger und auch viel hübscher fand als die Dame mit der schwarzen Haube. Eine große Wirkung auf D'Artagnan, der in ihr die Dame von Mans, von Calais und Dover erkannte, die sein Verfolger, der Mann mit der Narbe, mit dem Titel »My Lady« begrüßt hatte. Ohne die Dame mit dem roten Kissen aus dem Auge zu verlieren, fuhr D'Artagnan fort, das Benehmen von Porthos zu verfolgen, das ihn im höchsten Maße belustigte. Er glaubte zu erraten, dass seine Dame mit der schwarzen Haube die Prokuratorsfrau aus der Rue aux Ours war, dies umso mehr, als die Salonkirche unferne von der genannten Straße lag. Durch Folgerung erriet er auch, dass sich Porthos für seine Niederlage in Chantilly, wo sich die Prokuratorsfrau so widerspenstig im Punkte der Börse gezeigt hatte, seine Rache nehmen wollte. Bei allem dem aber entging es D'Artagnan nicht, dass kein einziges Gesicht die Galanterien von Porthos erwiderte. Es waren nur Chimären und Illusionen. Aber gibt es für eine wahre Liebe, für eine wahre Eifersucht eine andere Wirklichkeit als die Illusionen und Chimären? Die Predigt war zu Ende. Die Prokuratorsfrau ging auf den Weihkessel zu. Porthos kam ihr zuvor und steckte statt eines Fingers die ganze Hand hinein. Die Prokuratorsfrau lächelte im Glauben, Porthos versetzte sich für sie in Unkosten, aber sie wurde schnell und grausam enttäuscht. Als sie nur noch 3 Schritte von ihm entfernt war, drehte er den Kopf und heftete seine Augen unveränderlich auf die Dame mit dem roten Kissen, welche sich erhoben hatte und, von ihrem Negerknaben und der Kammerfrau gefolgt, herbeikam. Als die Dame mit dem roten Kissen nahe bei Porthos war, zog dieser seine träufende Hand aus dem Weihkessel. Die schöne Andächtige berührte mit ihrer zarten Hand die Plumpe von Porthos, machte lächelnd das Zeichen des Kreuzes und verließ die Kirche. Das war zu viel für die Prokuratorsfrau. Sie zweifelte nicht mehr daran, dass diese Dame und Porthos in einem Liebesverhältnis stünden. Wäre sie eine vornehme Dame gewesen, so würde sie in Ohnmacht gefallen sein. Da sie aber nur eine Prokuratorsfrau war, so begnügte sie sich, Porthos mit gepresster Wut zu sagen: »Ei, Herr Porthos, ihr bietet mir kein Weihwasser?« Porthos machte bei dem Klange dieser Stimme eine Bewegung, etwa wie ein Mensch, der nach einem Schlafe von 100 Jahren erwachen würde. »Madame«, rief er, »seid ihr es wirklich? Wie befindet sich euer Gemahl, der liebe Herr Coconon? Ist er immer noch ein so großer Filz wie früher? Wo hatte ich denn die Augen, dass ich euch während der 2 Stunden, welche die Predigt dauerte, nicht einmal bemerkte?« »Ich war nur 2 Schritte von euch entfernt, mein Herr«, antwortete die Prokuratorsfrau. »Aber ihr bemerktet mich nicht, weil ihr nur Augen für die schöne Dame hattet, der ihr soeben Weihwasser gegeben habt.« Porthos stellte sich, als geriete er in Verlegenheit. »Ah«, sagte er, »ihr habt wahrgenommen. Man müsste blind sein, um es nicht zu sehen.« »Ja«, sprach Porthos nachlässig, »es ist eine Herzogin, eine Freundin von mir, mit der ich wegen der Eifersucht ihres Gatten nur unter den größten Schwierigkeiten zusammenkommen kann, und die mich benachrichtigt hatte, sie würde heute einzig und allein, um mich zu sehen, in dieser baufälligen Kirche, in diesem abgelegenen, öden Quartiere erscheinen.« »Herr Porthos«, erwiderte die Prokuratorsfrau, »würdet ihr wohl die Güte haben, mir den Arm auf 5 Minuten zu bieten? Ich möchte gern mit euch sprechen.« »Wie, Madame?« sagte Porthos, sich selbst zublinzelnd, wie ein Spieler, der über den Toren lacht, welchen er zu fangen im Begriffe ist. In diesem Augenblick ging D'Artagnan, My Lady verfolgend, vorüber. Er warf Porthos einen Seitenblick zu und las den Triumph in seinem Auge. »Ei, ei«, sagte er zu sich selbst, in dem Geiste der äußerst leichten Moral jener Epoche resonierend, »da ist einer, der wohl in der vorgeschriebenen Frist equipiert werden dürfte.« Dem Drucke des Armes seiner Prokuratorsfrau nachgebend, wie eine Barke dem Steuerruder nachgibt, gelangte Porthos in die Nähe des Klosters Saint-Mangloire, in einen wenig besuchten, an beiden Enden durch 3 Kreuze eingeschlossenen Gang. Man sah hier bei Tage nur essende Bettler oder spielende Kinder. »Ach, mein Herr Porthos«, rief die Prokuratorsfrau, nachdem sie sich versichert hatte, dass sie von niemand, der nicht zu der gewöhnlichen Bevölkerung dieser Örtlichkeit gehörte, gesehen oder gehört werden konnte. »Ach, mein Herr Porthos, ihr seid, wie es scheint, ein großer Sieger.« »Ich, Madame?« fragte Porthos, sich spreizend. »Und warum dies?« »Nun, die Zeichen von vorhin und das Weihwasser soeben? Es ist mindestens eine Prinzessin, diese Dame mit ihrem Negerknaben und ihrer Kammerfrau.« »Ihr täuscht euch. Mein Gott, nein«, antwortete Porthos. »Es ist ganz einfach eine Herzogin.« »Und der Läufer, der an der Türe wartete, und die Karosse mit einem Kutscher in großer Livree?« Porthos hatte weder den Läufer noch die Karosse gesehen, aber mit dem Blicke einer eifersüchtigen Frau hatte Madame Coquenard alles wahrgenommen. Porthos bedauerte, dass er die Dame mit dem roten Kissen nicht bei dem ersten Schlage zu einer Prinzessin gemacht hatte. »Ach, ihr seid das Lieblingskind der Schönen, Herr Porthos«, versetzte die Prokuratorsfrau seufzend. »Ihr mögt wohl denken«, erwiderte Porthos, »dass es mir bei einem Äußern, wie es mir die Natur vergönnt hat, nicht an Glück fehlen kann.« »Mein Gott, wie schnell die Männer doch vergessen«, rief die Prokuratorsfrau, die Augen zum Himmel erhebend. »Mir scheint es weniger schnell als die Frauen«, antwortete Porthos. »Denn am Ende kann ich wohl sagen, dass ich euer Opfer war, als ich mich verwundet, sterbend, von den Ärzten verlassen sah. Ich, der Sprössling einer erhabenen Familie, der ich mich eurer Freundschaft anvertraut hatte, wäre beinahe in einer schlechten Herberge in Chantilly von Anfang an meinen Wunden und dann vor Hunger gestorben, und zwar ohne, dass ihr mich nur einer Antwort auf die dringenden Briefe würdigtet, die ich an euch schrieb.« »Aber Herr Porthos«, murmelte die Prokuratorsfrau, welche fühlte, wenn sie das Betragen der vornehmen Damen jener Zeit in Betracht zog, dass sie Unrecht hatte. »Ich, der ich für euch, die Gräfin von Benaflor, opferte. Ich weiß es wohl. Die Baronin von Herr Porthos peinigt mich nicht. Die Gräfin von Herr Porthos, seid edelmütig. Ihr habt recht, Madame, ich werde nicht vollenden. Die Schuld liegt an meinem Manne, der nichts von Anlehen hören will. Madame Coquenard, sprach Porthos, erinnert euch des ersten Briefes, den ihr mir geschrieben habt und der tief in meinem Herzen eingeprägt ist. Die Prokuratorsfrau stieß einen Seufzer aus. Aber die Summe, die ihr von mir entlehnen wolltet, sprach sie, war auch etwas stark. Ihr sagtet, ihr brauchtet 1000 Livres. Madame Coquenard, ich gab euch den Vorzug. Ich durfte nur an die Herzog von schreiben. Ich will ihren Namen nicht sagen, denn ich bin ganz außer Standes, eine Frau zu kompromittieren. Ich weiß nur, dass es mich höchstens eine Zeile an sie gekostet hätte, und sie würde mir 1500 geschickt haben. Die Prokuratorsfrau vergoss eine Träne. Herr Porthos, sagte sie, ich schwöre euch, dass ihr mich schwer bestraft habt und dass ihr euch, wenn ihr euch in Zukunft in einer ähnlichen Verlegenheit befindet, nur an mich wenden dürft. »Pfui, Madame«, rief Porthos wie empört, »sprechen wir nicht von Geld, wenn es euch beliebt, denn das ist demütigend.« »Also liebt ihr mich nicht mehr?« fragte die Prokuratorsfrau, langsam und traurig. Porthos beobachtete ein majestätisches Stillschweigen. »Also auf diese Weise antwortet ihr mir? Ach, ich begreife.« »Denkt an die Beleidigung, die ihr mir zugefügt habt, Madame. Sie ist hier fest geblieben«, sprach Porthos und presste die Hand an das Herz. »Ich werde sie wieder gut machen. Hört wohl, mein lieber Porthos.« »Überdies, was verlangte ich von euch?« versetzte Porthos mit einem gutmütigen Achselzucken. »Ein Anlehen, nichts weiter. Im Ganzen bin ich kein unvernünftiger Mensch. Ich weiß, dass ihr nicht reich seid, Madame Coquenard, und dass euer Mann die armen Prozesskrämer besteuern muss, um ein paar Taler aus ihnen zu ziehen. Oh, wenn ihr eine Gräfin, eine Marquis oder eine Herzogin wäret, dann würden sich die Dinge ganz anders verhalten, und ich wüsste keine Entschuldigung für euch zu finden.« Die Prokuratorsfrau war gereizt. »Vernehmt, Porthos«, sprach sie, »dass meine Geldkasse, obgleich nur die Kasse einer Prokuratorsfrau, vielleicht besser gespickt ist als die aller eurer zugrunde gerichteten Zieraffen.« »Das ist eine doppelte Beleidigung für mich«, sagte Porthos, einen Arm von dem der Prokuratorsfrau losmachend. »Denn wenn ihr reich seid, Madame Coquenard, so ist eure Weigerung völlig unentschuldbar.« »Wenn ich euch sage reich«, erwiderte die Prokuratorsfrau, welche einsah, dass sie sich etwas zu weit hatte fortreißen lassen, »so darf man meine Worte nicht buchstäblich nehmen. Ich bin nicht reich, aber wohlhabend.« »Gut, Madame«, sagte Porthos, »sprechen wir nicht mehr hiervon, ich bitte euch. Ihr habt mich verkannt, jede Sympathie ist zwischen uns erloschen.« »Undankbarer Mensch!« »Ihr habt wohl ein Recht, euch zu beklagen«, sagte Porthos. »Geht also mit eurer Herzogin. Ich halte euch nicht zurück.« »Ah, sie ist doch gar nicht so schlimm, wie ich glaubte.« »Hört, Herr Porthos, ich wiederhole zum letzten Male. Liebt ihr mich noch?« »Ach, Madame«, entgegnete Porthos mit dem schwermütigsten Tone, den er anzunehmen vermochte. »Wenn wir in einen Krieg ziehen, in einen Krieg, wo mir meine Ahnungen sagen, dass ich meinen Tod finden werde.« »Oh, sprecht nicht solche Dinge«, rief die Prokuratorsfrau und brach in ein Schluchzen aus. »Irgend etwas sagt mir dies«, fuhr Porthos immer schwermütiger werdend fort. »Gesteht vielmehr, dass ihr eine neue Liebe hegt.« »Nein, gewiss nicht. Ich rede offenherzig mit euch. Kein neuer Gegenstand rühret mich, und ich fühle, dass sogar hier im Grunde meines Herzens etwas für euch spricht. Aber in 14 Tagen wird, wie ihr wisst oder vielleicht nicht wisst, dieser unselige Feldzug eröffnet, und ich sehe mich auf eine abscheuliche Weise durch meine Equipierung in Anspruch genommen. Dann muss ich eine Reise zu meiner Familie machen, welche in dem entferntesten Teile der Bretagne wohnt, um die für meinen Auszug erforderlichen Summen zu erhalten.« Porthos bemerkte einen letzten Kampf zwischen der Liebe und dem Geize. »Und da die Güter der Herzogin«, fuhr er fort, »die ihr soeben in der Kirche gesehen habt, bei den meinigen liegen, so machen wir die Reise miteinander. Eine Reise, wie ihr wisst, erscheint bekanntlich viel kürzer, wenn man sie zu zweit macht.« »Ihr habt also keine Freunde in Paris, Herr Porthos?« fragte die Prokuratorsfrau. »Ich glaubte, welche zu haben«, erwiderte Porthos mit seiner schwermütigen Miene, »aber ich habe eingesehen, dass ich mich täuschte.« »Ihr habt Freunde, Herr Porthos, ihr habt«, versetzte die Prokuratorsfrau mit einer Begeisterung, über die sie selber erstaunte. »Ihr seid der Sohn meiner Tante, folglich mein Vetter. Ihr kommt von Royon in der Picardie. Ihr habt mehrere Prozesse in Paris und keinen Prokurator. Werdet ihr wohl alles dies behalten?« »Vollkommen, Madame.« »Kommt zur Mittagessenzeit.« »Sehr gut.« »Und haltet euch fest bei meinem Manne, der gar verschmitzt ist, trotz seiner 76 Jahre.« 76 Jahre? Pest, was für ein schönes Alter«, sprach Porthos. »Ein hohes Alter, wollt ihr sagen, Herr Porthos. Der liebe alte Mann kann mich auch jeden Augenblick zur Witwe machen«, fuhr sie, Porthos einen bezeichnenden Blick zuwerfend, fort. »Glücklicherweise ist nach einem unter uns abgeschlossenen Heiratsvertrage der überlebende Teil der Erbe des ganzen Vermögens.« »Des Ganzen?« fragte Porthos. »Des Ganzen.« »Ihr seid eine vorsichtige Frau, wie ich sehe, meine liebe Madame Coquenard«, sprach Porthos, der Prokuratorin zärtlich die Hand drückend. »Wir sind also ausgesöhnt, lieber Herr Porthos«, sagte sie sich zierend. »Für das ganze Leben«, erwiderte Porthos mit derselben Miene. »Auf Wiedersehen also, mein Verräter.« »Auf Wiedersehen, meine Vergessliche.« »Morgen, mein Engel.« »Morgen, Flamme meines Lebens.« Ende von Abschnitt 13, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau, im Januar 2026.